Eine weitherzige und taktvolle Handhabung der Überwachung erscheint mir dringend nötig. Lockerung der Zensur, mehr Politik, mehr Aktualität. Ebenfalls 1928, Fritz Walter Bischoff.